Hilfe, sein Geben und Nehmen. Hörst du, was ich rede? Wir nehmen dein Geld und geben die Pflege. Was für Verträge? Okole Kuku, Okole Kuku, ich mache sie drauf. Die Unterschrift hält mich nicht auf, weil ich hab Kugeln im Lauf. Der Bratan hat Hunger auf Latina Muschis. Saubere Uzis, wie war die Grenze für ein paar Puffis? Ich hab mit dich eine, egal wie. Egal was du sagst, ich bin Andi. Ich hab Bra, Ingenie oder Junkie. Doch auf alles im Blick, so wie damals die Stasi. Schieß auf die Nazi, er hat es verdient. Schieß auf die Nazi, bitte er ist kapiert. Er wollte uns picken, er hat es probiert. Und jetzt sorg ich dafür, dass er alles verliert. Der Bratan marschiert, Erde bebt. Muss sie alle picken, weil es nicht anders geht. Team Coco Bra, Loyalität. Komm auf die Bühne und schreib Berlin leer. Kugeln fliegen aus deinem Kopf. Oh Kali, das ist mein Block. Mach alles kaputt, so wie du sie mit einem Schlag. Alles kaputt. Wo ist dein Para, der Bratan hat Gute? Kripo, stell keine Fragen, weil ich sag dir gar nichts zu so einer Hure. Wie du sagst, ist dein Kombi, wo keiner Fufu, lass dich nicht blicken. Es geht nur um Para, und geht es um Para, dann werd ich dich finden. Chill in der Seele, die Nase ist Topra, ich flug mit Badardis. Makarov scharf und am Anzug von Paris. Sag mir, wie viel du brauchst, oh kein Problem, Ra, ich bring dir die Ware. Der Bratan ist Profi, ich lasse dich testen direkt von der Waage. Bin eine neue Scheibe wie Kaglas, noch ein Ganja mit meinen Kachbars. Bin ich so wie ihr Bra, weil ich mich nicht anpasst. Ja, ich bin hier, doch mein Kopf ist woanders. Bratan, du siehst, ich brauche keinen Grund. Wladimir Putin macht alles kaputt. Alles ist hier, keine Panik. Bratan, gib mir die Hand und mich raus aus dem Zumpf.